Wir sind hier beim Zaunfall aus Mecklenburg und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr alle da seid. Das nächste Lied heißt jetzt dummerweise Ich bin böse, aber nicht darüber. Ich bin böse, du weißt nicht, kann alles und wenn nicht, will dann passiert, was du nicht willst. Ich bin der Feind in dir, komm mit euer zu mir, ich bin die Zunge, die dich schlägt. Gib mir deine Hand, wir vergrößern unsere Kreise, wir verlängern unsere Schatten und wir tun's auf meine Weise. Ich lass dich sterben, wenn mir grad so ist auf mir. Bei mir auch, wenn du dich verpisst. Ich bin bei dir, wenn du sagst, dass du mich brauchst. Mir kannst du vertrauen, halt dein Maul. Schatten und wir tun's auf meine Weise. Gib mir deine Hand, wir vergrößern unsere Kreise, wir verlängern unsere Schatten und wir tun's auf meine Weise.